Kapitel 06. Sicherstellung der wirtschaftlichen Interessen Polens in Vorreich, exterritoriale Eisenbahn und Auto war 192 die deutschen Memoranden vom 27. April 1939 an Polen und England Danzig, sowie großzügige Regelung der übrigen sich aus der Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich für Polen ergebenden wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Fragen. Niemand, der die Verhältnisse in Danzig und im Korridor sowie die damit zusammenhängenden Probleme kennt, kann bei unvoreingenommener Beurteilung bestreiten, dass dieser Vorschlag das Minimum dessen enthielt, was vom Standpunkt unverzichtbarer deutscher Interessen gefordert werden muss, und dass er allen für Polen irgendwie wesentlichen Interessen Rechnung trug. Die polnische Regierung hat hierauf jedoch eine Antwort gegeben, die zwar in die Form von Gegenvorschlägen gekleidet war, die aber der Sache nach jedes Verständnis für den deutschen Standpunkt vermissen ließ und auf eine glatte Ablehnung des deutschen Angebots hinauslief. Dass die polnische Regierung selbst ihre Antwort nicht als geeignet ansah, eine freundschaftliche Verständigung anzubahnen, hat sie in ebenso überraschender wie drastischer Weise dadurch bewiesen, dass sie gleichzeitig mit der Antwort zu einer umfangreichen Teilmobilisierung ihrer Armee schritt. Mit dieser durch nichts gerechtfertigten Maßnahme hat sie zugleich im Voraus Sinn und Ziel der Verhandlungen gekennzeichnet, in die sie unmittelbar darauf mit der britischen Regierung eingetreten ist. Die deutsche Regierung hat es nicht für notwendig gehalten, auf die polnische Teilmobilisierung mit militärischen Gegenmaßnahmen zu antworten. Dagegen kann sie über die anderen von der polnischen Regierung in der letzten Zeit gefassten Entschlüsse nicht einfach stillschweigend hinweggehen. Sie sieht sich vielmehr zu ihrem Bedauern genötigt, hiermit Folgendes festzustellen: 1. Die polnische Regierung hat die ihr von der deutschen Regierung gebotene Gelegenheit zu einer gerechten Regelung der Danziger Frage, zu einer endgültigen Sicherung ihrer Grenze gegenüber dem Deutschen Reich und damit zu einer dauernden Festigung eines freund-nachbarlichen Verhältnisses beider Länder nicht ergriffen. Sie hat vielmehr die dahin zielenden deutschen Vorschläge verworfen. 2. Gleichzeitig hat sich die polnische Regierung gegenüber einem anderen Staate auf politische Verpflichtungen eingelassen, die sowohl mit dem Sinn als auch dem Wortlaut der deutsch-polnischen Erklärung vom 26. Januar 1934 unvereinbar sind. Die polnische Regierung hat damit diese Erklärung willkürlich und einseitig außer Kraft gesetzt. Trotz dieser notwendig gewordenen Feststellung beabsichtigt die deutsche Regie rang nicht, ihre grundsätzliche Einstellung zu der Frage der künftigen Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen zu ändern. Sollte die polnische Regierung Wert darauf legen, dass es zu einer neuen vertraglichen Regelung dieser Beziehung gehen kommt, so ist die deutsche Regierung dazu bereit und stellt dafür nur die eine Voraussetzung auf, dass eine derartige Regelung auf einer klaren, beide Teile bindenden Verpflichtung beruhen müsste. 193 Memorandum der deutschen Regierung an die britische Regierung vom 27. April 1939. Aus Adab BD 6 Nummer 277 Berlin, den 27. April 1939, als die deutsche Regierung im Jahre 1935 der königlich-britischen Regierung das Angebot machte, durch einen Vertrag die Stärke der deutschen Flotte in ein bestimmtes Verhältnis zu der Stärke der Seestreitkräfte des Britischen Reiches zu bringen, tat sie dies aufgrund der festen Überzeugung, dass für alle Zeiten die Wiederkehr eines kriegerischen Konfliktes zwischen Deutschland und Großbritannien ausgeschlossen sei. Indem sie durch das Angebot des Verhältnisses 135 freiwillig den Vorrang der britischen Seeinteressen anerkannte, glaubte sie mit diesen in der Geschichte der Großmächte wohl einzig dastehenden Entschluss einen Schritt zu tun, der dazu führen würde, für alle Zukunft ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Nationen zu begründen. Selbstverständlich setzte dieser Schritt der deutschen Regierung voraus, dass die königlich-britische Regierung auch ihrerseits zu einer politischen Haltung entschlossen sei, die eine freundschaftliche Gestaltung der deutsch-englischen Beziehungen sicherstellte. Auf dieser Grundlage und unter diesen Voraussetzungen ist das deutsch-englische Flottenabkommen vom 18. Juni 1935 zustande gekommen. Das ist von beiden Seiten beim Abschluss des Abkommens übereinstimmend zum Ausdruck gebracht worden. Ebenso haben noch im vorigen Herbst, nach der Konferenz von München, der deutsche Reichskanzler und der britische Ministerpräsident in der von ihnen unterzeichneten Erklärung feierlich bestätigt, dass sie das Abkommen als symbolisch für den Wunsch beider Völker ansehen, niemals wieder Krieg gegeneinander zu führen. Die deutsche Regierung hat an diesem Wunsche stets festgehalten und ist auch heute noch von ihm erfüllt. Sie ist sich bewusst, in ihrer Politik dementsprechend gehandelt und in keinem Falle in die Sphäre englischer Interessen eingegriffen oder diese Interessen sonst wie beeinträchtigt zu haben. Dagegen muss sie zu ihrem Bedauern feststellen, dass sich die königlich-britische Regierung neuerdings von der Linie einer entsprechenden Politik gegenüber Deutschland immer weiter entfernt. Wie die von ihr in den letzten Wochen bekanntgegebenen politischen Entschließungen und ebenso die von ihr veranlasste deutschfeindliche Haltung der englischen Presse deutlich zeigen, ist für sie jetzt die Auffassung maßgebend, dass England, gleichviel in welchem Teil Europas Deutschland in kriegerische Konflikte verwickelt werden könnte, stets gegen Deutschland Stellung nehmen müsse, und zwar dann, englische Interessen durch einen solchen Konflikt überhaupt nicht berührt werden. Die königlich-britische Regierung sieht mithin einen Krieg Englands gegen Deutschland nicht mehr als Unmöglichkeit, sondern im Gegenteil als ein Hauptproblem der englischen Außenpolitik an. 194. Mit dieser Einkreisungspolitik hat die königlich-britische Regierung einseitig dem Flottenabkommen vom 18. Juni 1935 die Grundlage entzogen und dadurch dieses Abkommen sowie die zu seiner Ergänzung vereinbarte Erklärung vom 17. Juli 1937 außer Kraft gesetzt. Das gleiche gilt auch für den Teil 3 des deutsch-englischen Flottenabkommens vom 17. Juni 1937, in dem die Verpflichtung zu einem zweiseitigen deutsch-englischen Nachrichtenaustausch festgelegt worden ist. Die Durchführung dieser Verpflichtung setzt naturgemäß voraus, dass zwischen beiden Partnern ein offenes Vertrauensverhältnis besteht. Da die deutsche Regierung ein solches Verhältnis zu ihrem Bedauern nicht mehr als gegeben ansehen kann, muss sie auch die bis dem Mangan des erwähnten Teiles 3 als hinfällig geworden bezeichnen. Von diesen der deutschen Regierung gegen ihren Willen aufgezwungenen Feststellungen bleiben die qualitativen Bestimmungen des deutsch-englischen Abkommens vom 17. Juli 1937 unberührt. Die deutsche Regierung wird diese Bestimmungen auch in Zukunft beachten und so ihren Teil dazu beitragen, dass ein allgemeiner unbeschränkter Wettlauf in den Seerüstungen der Nationen vermieden wird. Darüber hinaus wird die deutsche Regierung, falls die königlich-britische Regie Rang Wert darauf legt, mit Deutschland über die hier in Betracht kommenden Probleme erneut in Verhandlungen einzutreten, dazu gern bereit sein. Sie würde es begrüßen, wenn es sich dann als möglich erwiese, auf sicherer Grundlage zu einer klaren und eindeutigen Verständigung zu gelangen. Memorandum der polnischen Regierung an die deutsche Regierung vom 5. Mai 1939 PWB Nummer 78 1. Wie aus dem Wortlaut der polnisch-deutschen Erklärung vom 26. Januar 1934 und aus dem Verlauf der vor ihrem Abschluss geführten Verhandlungen hervorgeht, hatte diese Erklärung den Zweck, neue Grundlagen für den Ausbau der gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu legen. Sie stützte sich dabei auf die beiden folgenden Grundsätze: a. Verzicht auf Gewaltanwendung in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, b. Freundschaftliche Erledigung aller Streitfragen, die in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten entstehen könnten, durch freie Verhandlungen. Die polnische Regierung hat die sich für sie aus dieser Erklärung ergebenden Verpflichtungen stets in diesem Sinne aufgefasst, und in diesem Geiste war sie bereit, ihre nachbarlichen Beziehungen zum Deutschen Reich auszugestalten. 2. Die polnische Regierung hat seit mehreren Jahren vorausgesehen, dass die Schwierigkeiten, welchen der Völkerbund bei der Erfüllung seiner Aufgaben in Danzig begegnete, eine verworrene Lage schaffen würden, die zu klären, im Inter 195 Antworten der polnischen und englischen Regierung esse Polens und Deutschlands wichtig wäre. Seit mehreren Jahren gab die polnische Regierung der Deutschen zu verstehen, dass es angezeigt wäre, über diese Frage aufrichtige Verhandlungen einzuleiten. Jedoch zeigte die deutsche Regierung das Bestreben, sich dem zu entziehen, und beschränkte sich auf die Feststellung, dass die deutsch-polnischen Beziehungen wegen der Danziger Frage nicht in Schwierigkeiten geraten sollten. Außerdem hat die deutsche Regierung der polnischen Regierung mehr als einmal Zusicherungen bezüglich der freien Stadt Danzig gemacht. Es wird genügen, in dieser Hinsicht auf die vom Reichskanzler am 20. Februar 1938 abgelegte Erklärung hinzuweisen. Der Reichskanzler hat bezüglich Danzigs öffentlich vor dem Reichstag Folgendes erklärt: Der polnische Staat respektiert die nationalen Verhältnisse in diesem Staat, und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. So gelang es, den Weg für eine Verständigung zu ebnen, die von Danzig ausgehend, heute, trotz des Versuchs mancher Störenfriede, das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgiften und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu verwandeln vermochte. Erst nach den Ereignissen vom September 1938 machte die deutsche Regierung Polen die Anregung, Verhandlungen bezüglich einer Änderung der Lage in Danzig und bezüglich der Transitstraßen zwischen dem Reich und Ostpreußen einzuleiten. In diesem Zusammenhang bezieht sich das deutsche Memorandum vom 28. April 1939 auf die vom Reichsaußenminister am 21. März 1939 in seinem Gespräch mit dem polnischen Botschafter in Berlin gemachten Anregungen. In dieser Unterredung wurde deutscherseits auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Regelung dieser Frage zu beschleunigen, was als Bedingung, die Gesamtheit der Vorschläge der deutschen Regierung in Kraft aufrechtzuerhalten, gestellt wurde. Aus dem Wunsch heraus, gute Beziehungen mit dem Reich aufrechtzuerhalten, hat sich die polnische Regierung Verhandlungen nicht entzogen, obwohl sie von der dringlichen Art, mit der diese Vorschläge vorgebracht, und von den Umständen, unter denen sie abgefasst wurden, überrascht war. Sie betrachtet jedoch die deutschen Forderungen wegen ihres derart abgefassten Inhalts als polnischerseits unannehmbar. Um die Bemühungen zu einer freundschaftlichen Lösung der Frage zu erleichtern, formulierte die polnische Regierung am 26. März schriftlich ihren Standpunkt gegenüber der deutschen Regierung. Sie stellte fest, dass sie der Aufrechterhaltung guter nachbarlicher Beziehungen zwischen Polen und dem Reich volle Bedeutung zumesse. Der polnische Standpunkt wurde folgendermaßen zusammengefasst: a. Die polnische Regierung schlägt eine gemeinsame polnisch-deutsche Garantie der besonderen Existenzbedingungen der freien Stadt Danzig vor, deren Regime einerseits auf der völligen Freiheit der Ortsbevölkerung in ihren inneren Angelegenheiten, andererseits auf der Achtung der polnischen Rechte und Interessen beruhen solle. 196 Antworten der polnischen und englischen Regierung b. Die polnische Regierung ist bereit, zusammen mit der deutschen Regierung alle weiteren Mittel zu prüfen, die es ermöglichten, den Bahn- und Straßenverkehr für vom Reich nach Ostpreußen durch reisende Personen in technischer Hinsicht zu vereinfachen und zu erleichtern. Die polnische Regierung ließ sich dabei vom Gedanken leiten, alle möglichen Erleichterungen zu bewilligen, die es den Reichsangehörigen erlaubten, das Gebiet der Republik Polen unter einem Mindestmaß von Hindernissen zu durchfahren. Die polnische Regierung betonte ihre Absicht, die diesbezüglichen deutschen Wünsche in freizügigster Art zu behandeln, allerdings mit einem einzigen Vorbehalt: dass Polen auf seine Souveränität über die Gebietsteile, durch welche die betreffenden Verkehrswege führen sollen, nicht verzichten könne. Schließlich unterstrich die polnische Regierung, dass ihre Haltung in der Frage der Verkehrserleichterungen in Pomerlen von der Haltung des Reichs in Bezug auf die freie Stadt Danzig abhänge. Indem sie die obgenannten Vorschläge formulierte, handelte die polnische Regierung im Geiste der polnisch-deutschen Erklärung von 1934, welche den unmittelbaren Meinungsaustausch über beide Länder interessierende Fragen vorsah und jedes von ihnen ermächtigte, seinen Standpunkt im Laufe der Verhandlungen darzulegen. Die polnische Regierung hat einen ganzen Monat lang keine formelle Antwort erhalten. Erst am 28. April erfuhr sie aus der Rede des Reichskanzlers, wie auch durch das Memorandum der deutschen Regierung, die bloße Tatsache, dass Gegenvorschläge bestehen, anstatt dass die mündlich gemachten deutschen Anregungen schlicht und einfach angenommen werden, vom Reich als Weigerung, zu verhandeln, betrachtet werde. Es ist selbstverständlich, dass Verhandlungen, in denen der eine Staatforderungen gen aufstellt und der andere sich gezwungen sieht, diese unverändert und vorbehaltlos anzunehmen, keine Verhandlungen im Sinne der Erklärung von 1934 darstellen und auch nicht mit den Lebensinteressen und der Würde des polnischen Staatswesens vereinbar sind. Es muss in diesem Zusammenhang unterstrichen werden, dass die polnische Regierung nicht in der Lage gewesen ist, zur Frage einer polnisch-deutsch-ungarischen Unabhängigkeitsgarantie der Slowakei zu äußern, auf welche das erwähnte deutsche Memorandum allgemeinerweise anspielt, und über die sich der Reichskanzler in seiner Rede vom 28. April genauer ausließ, und das aus dem einfachen Grund, weil ein derartiger Vorschlag in dieser Form der polnischen Regierung bisher noch nie gemacht worden ist. Übrigens kann man sich schwerlich vorstellen, wie eine solche Garantie in Einklang gebracht werden könnte mit dem politischen und militärischen Reichsprotektorat über die Slowakei, das einige Tage bevor das Reich seine Vorschläge unterbreitete, verkündet worden war. 3. Die polnische Regierung vermag der Reichsregierung in ihrer Auslegung der Erklärung von 1934 nicht zu folgen, die sich auf einen Verzicht, mit dritten Staaten 197 Antworten der polnischen und englischen Regierung politische Abkommen zu schließen, beschränken würde und damit beinahe dem Verzicht auf eine unabhängige Außenpolitik gleichkäme. Die Politik des Deutschen Reiches hat in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass die deutsche Regierung ihrerseits keine derartigen Folgerungen aus der Erklärung gezogen hat. Die vom Reich gegenüber Italien offen eingegangenen Verpflichtungen und das deutsch-slowakische Abkommen vom März 1939 bestätigen eben, was das Reich anbetrifft, eine ganz entgegengesetzte Auslegung der Erklärung von 1934. Die polnische Regierung sieht sich gezwungen, hier in Erinnerung zu rufen, dass sie in ihren Beziehungen mit den anderen Staaten volle Gegenseitigkeit gewährt und fordert, da dies die einzig mögliche Grundlage für normale Beziehungen zwischen den Staaten darstellt. Die polnische Regierung weist alle Einwände über die angebliche Unvereinbarkeit der gegenseitigen polnisch-englischen Garantie vom April 1939 mit der polnisch-deutschen Erklärung von 1934 als völlig unbegründet zurück. Diese Garantie hat rein defensiven Charakter und bedroht das Deutsche Reich in keiner Weise, ebenso wenig wie das polnisch-französische Bündnis, dessen Vereinbarkeit mit der Erklärung von 1934 durch das Deutsche Reich anerkannt worden ist. Die Erklärung von 1934 stellte in ihren Eingangsparagraphen fest, dass beide Regierungen beschlossen hätten, ihre gegenseitigen Beziehungen auf die im Pakt von Paris vom 27. August 1928 enthaltenen Grundsätze zu stützen. Nun enthielt aber der Pakt von Paris, der den allgemeinen Verzicht auf den Krieg als Mittel der nationalen Politik aufstellte, wie auch die Erklärung von 1934 einen solchen Verzicht in den beidseitigen polnisch-deutschen Beziehungen verkündete, den ausdrücklichen Vorbehalt, dass jede unterzeichnende Macht, die in Zukunft versuchen sollte, ihre nationalen Interessen durch den Krieg zu fördern, der durch diesen Vertrag vorgesehenen Vorteile verlustig gehen solle. Deutschland hat, indem es den Pakt von Paris unterzeichnete, diesen Grundsatz angenommen, und es hat ihn, zusammen mit den anderen Grundsätzen des Paktes, in der Erklärung von 1934 neu bestätigt. Aus dem Vorhergehenden ist zu folgern, dass die Erklärung von 1934 Polen nicht mehr binden würde, wenn Deutschland in Verletzung des Pariser Paktes seine Zuflucht zum Krieg nehmen sollte. Die sich für Polen aus dem polnisch-britischen Abkommen ergebenden Verpflichtungen würden im Fall einer die Unabhängigkeit Großbritanniens bedrohenden Handlung Deutschlands in Kraft treten, und folglich in einem Fall, wo die Erklärung von 1934 und der Pariser Pakt aufhören, für Polen gegenüber Deutschland bindend zu sein. Wenn die deutsche Regierung der polnischen Regierung vorwirft, dass sie eine Garantie der Unabhängigkeit Großbritanniens auf sich nimmt, und wenn sie das als einen Bruch der Erklärung von 1934 seitens Polens betrachtet, so vergisst sie dabei ihre eigenen Verpflichtungen gegenüber Italien, von denen der Reichskanzler am 30. Januar 1939 sprach, in Betracht zu ziehen, und besonders auch ihre im Abkommen vom 18. und 23. März 1939 enthaltenen Verpflichtungen gegenüber 198 Antworten der polnischen und englischen Regierung der Slowakei. Die deutschen Garantien bezüglich der Slowakei schlossen Polen nicht aus, ja, wie aus den im Abkommen enthaltenen Bestimmungen über die Errichtung von Garnisonen und Befestigungen in der westlichen Slowakei hervorgeht, richteten sie sich hauptsächlich gegen Polen. 4. Wie sich aus dem Vorhergehenden ergibt, war es keineswegs gerechtfertigt, dass die Reichsregierung die Erklärung von 1934, welche übrigens ohne Kündigungsmöglichkeit auf 10 Jahre abgeschlossen worden war, als einseitig außer Kraft gesetzt erkannte. Es muss bemerkt werden, dass die Feststellung, die Erklärung von 1934 sei hinfällig geworden, gemacht wurde, nachdem Deutschland sich geweigert hatte, die Ausführungen bezüglich der Vereinbarkeit der polnisch-britischen Garantie mit der Erklärung von 1934 entgegenzunehmen, welche die polnische Regierung an den Vertreter des Reiches in Warschau zu richten beabsichtigte. 5. Obwohl die polnische Regierung die Ansicht der deutschen Regierung, wonach das Abkommen von 1934 durch Polen verletzt worden sei, nicht teilt, wäre sie doch bereit, falls die deutsche Regierung Wert darauf legt, die polnisch-deutschen Beziehungen auf freundnachbarschaftlicher Grundlage neu vertraglich zu regeln, derartige Vorschläge einzugehen, unter Vorbehalt der im vorliegenden Memorandum oben ausgedrückten grundsätzlichen Bemerkungen. Antwort der britischen Regierung vom 23. Juni 1939 auf das deutsche Memorandum vom 27. April 1939 aus BBB Nummer 24 Allgemeine Überlegungen 1. In ihrem Memorandum vom verflossenen 27. April erklärte die deutsche Regierung, dass sie im Jahre 1935 ihr Angebot, sich auf einen gewissen Prozentsatz der britischen Seestreitkräfte zu beschränken, auf der Grundlage der festen Überzeugung machte, dass für alle Zeiten die Wiederholung eines kriegerischen Konfliktes zwischen Deutschland und Großbritannien ausgeschlossen sei. 2. Die deutsche Regierung rechtfertigt ihre Aktion der Aufhebung des englisch-deutschen Flottenabkommens von 1935, der ergänzenden Erklärung von 1937 und des Teils 3 des Flottenabkommens von 1937 mit der Begründung, dass die Haltung der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich gezeigt habe, dass sie jetzt der Ansicht sei, Großbritannien müsse Deutschland auch immer feindlich sein, in welchem Teil Europas Deutschland auch immer in einem kriegerischen Konflikt verwickelt würde, und selbst in Fällen, wo englische Interessen durch einen solchen Konflikt nicht berührt würden. 3. Die Frage, ob die Haltung der Regierung seiner Majestät in jedem Falle die deutsche Regierung dazu berechtigen könne, diese Verträge aufzuheben, ohne dass die Regierungen zumindest einander vorher konsultierten, wird später behandelt. Es trifft nicht zu, dass Großbritannien Deutschland gegenüber immer eine feindselige Haltung einnehmen muss, in welchem Teil Europas Deutschland auch 199 Antworten der polnischen und englischen Regierung immer in einen kriegerischen Konflikt verwickelt werden möge. Großbritannien könnte Deutschland nur feindlich gesinnt sein, wenn Deutschland einen Angriffsakt gegen ein anderes Land begehen sollte, und die politischen Entscheide, auf die, wie wir annehmen, die deutsche Regierung sich in ihrem Memorandum bezieht und welche Garantien Großbritannien für gewisse Länder enthalten, könnten nur wirksam werden, wenn die betreffenden Länder von Deutschland angegriffen werden sollten. 4. Im Memorandum der deutschen Regierung wird der Anspruch erhoben, die britische Politik als eine Politik der Einkreisung zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist ohne jede Begründung und verrät eine missverständliche Auffassung und Auslegung der britischen Absichten, die berichtigt werden muss. 5. Die kürzlich von der deutschen Regierung unternommene Aktion, um gewisse Gebiete dem Reich einzuverleiben, hat zweifellos vielerorts eine große Zunahme der Besorgnis zur Folge gehabt, welche Gründe die deutsche Regierung auch immer für rechtfertigend gehalten haben möge. Die in der Folge von der Regierung des Vereinigten Königreiches unternommenen Aktionen haben keinen anderen Zweck, als zur Beseitigung dieser Besorgnis beizutragen, indem kleinere Nationen darin unterstützt werden, sich im Genuss ihrer Unabhängigkeit sicher zu fühlen, auf welche sie das gleiche Recht haben wie Großbritannien oder Deutschland selbstständig. Die Verpflichtungen, die Großbritannien kürzlich in Verfolgung seines Zweckes auf sich genommen hat, sind beschränkt, und wie oben festgestellt, könnten sie nur wirksam werden, falls die betreffenden Länder Opfer eines Angriffs würden. 6. Auch hat seiner Majestät Regierung weder die Absicht noch den Wunsch, die Entwicklung des deutschen Handels zu beschränken. Im Gegenteil, durch das englisch-deutsche Zahlungsabkommen wurde ein beträchtlicher Vorrat von freien Devisen Deutschland für die Anschaffung von Rohstoffen zur Verfügung gestellt. Dieses Abkommen ist genauso günstig für Deutschland wie irgendein anderes, das abgeschlossen worden ist, und seiner Majestät Regierung würde einer weiteren Besprechung von Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands gern entgegensehen, sofern bloß die wesentliche Vorbedingung erfüllt werden könnte, nämlich die Herstellung des gegenseitigen Vertrauens und guten Willens, welche die notwendige Voraussetzung für ein ruhiges und unvoreingenommenes Unterhandeln ist. 7. Der beharrliche Wunsch der Regierung seiner Majestät, weit davon entfernt, die Förderung eines Krieges mit Deutschland zu erstreben, war und ist der, die englisch-deutschen Beziehungen auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Bedürfnisse beider Länder aufzubauen, ausdrücklich mit gebührender Rücksicht auf die Rechte anderer Nationen. 8. Aber während seiner Majestät Regierung aus diesen Gründen nicht zugeben kann, dass in ihrer Politik oder Haltung irgendeine Änderung eingetreten sei, die 200 Antworten der polnischen und englischen Regierung den kürzlich erfolgten Schritt der deutschen Regierung rechtfertigen würde, so muss sie doch hinzufügen, dass ihrer Ansicht nach der Hauptzweck des englisch-deutschen Flottenabkommens darin bestand, ein Element der Stabilität in die Lage zur See einzuführen und einen unnötigen Rüstungswettbewerb zu vermeiden. 9. Aus diesem Grunde enthielten die Abkommen keine Bestimmungen über eine einseitige Aufkündigung auf Ansuchen der einen der Parteien allein, sondern sie sagen klar die Aufhebung oder Abänderung nur durch gegenseitige Konsultation vor ein Verfahren, das im vorliegenden Falle anzuwenden die deutsche Regierung zum Bedauern der Regierung seiner Majestät nicht für angebracht gehalten hat. Das Abkommen von 1935 wurde geradezu und ausdrücklich als ein bleibendes erklärt und seiner Majestät Regierung erlaubt sich, die Aufmerksamkeit der deutschen Regierung auf den genauen Wortlaut des Notenwechsels vom 18. Juni 1935 zu lenken, woraus das englisch-deutsche Flottenabkommen jenes Jahres bestand und in dem das Wesen des Abkommens und die Umstände, unter denen seine Abänderung vorgesehen war, absolut klar zum Ausdruck kommen. 10. In der eröffnenden Not bezog sich Sir Samuel Hoare auf die Besprechungen, die stattgefunden hatten und deren Hauptzweck darin bestand, den Weg für eine allgemeine Konferenz über die Beschränkung der Rüstungen zur See vorzubereiten. Er wies sodann auf den deutschen Vorschlag für ein Verhältnis von 135 zwischen den Flotten des britischen Weltreiches und Deutschlands hin und sagte, dass seiner Majestät Regierung diesen Vorschlag als einen Beitrag von größter Bedeutung für die künftige Beschränkung der Seerüstungen ansehe. Er gab dem Glauben Ausdruck, dass das Abkommen den Abschluss eines allgemeinen Abkommens über die Rüstungen zur See zwischen allen Seemächten der Welt erleichtern würde. 11. In seiner Antwort fasste Herr von Ribbentrop unter demselben Datum die Ausführungen von Sir Samuel Hoares Not zusammen und bestätigte, dass sie den Vorschlag der deutschen Regierung korrekt darlege. Er gab der Meinung Ausdruck, dass das Abkommen den Abschluss eines allgemeinen Abkommens über diese Frage zwischen allen Seemächten der Welt erleichtern werde. 12. So zeigt der Wortlaut der Noten klar, dass das Abkommen als ein Beitrag zur Lösung des Problems der Rüstungsbeschränkung zur See betrachtet wurde. Wenn die deutsche Regierung jetzt behauptet, dass das Abkommen eine andere Bedeutung habe, so muss seiner Majestät Regierung bemerken, dass eine solche Behauptung in den Bestimmungen des Abkommens selbst keinen Rückhalt findet, obwohl sie weit gefasst und eingehend waren. 13. Ebenso klar war das Abkommen hinsichtlich der Frage seiner Dauer. In Sir Samuel Hoares Not wird es als ein von heute abbleibendes und endgültiges Abkommen erklärt. In seiner Antwort erklärte Herr von Ribbentrop, dass die 201 Antworten der polnischen und englischen Regierung deutsche Regierung es auch als ein bleibendes und endgültiges Abkommen mit Wirkung von heute ab betrachte. 14. In Absatz 2a der Not wird erklärt, dass das Verhältnis von 35:100 eine bleibende Größe sein solle, das heißt die Gesamttonnage der deutschen Flotte soll nie 35 Grad oder der gesamten Tonnage der Seestreitkräfte der Mitglieder der britischen Staatengemeinschaft überschreiten. 15. In Absatz 2c der Noten wird erklärt, dass Deutschland unter allen Umständen an dem Verhältnis 35:100 festhalten wird, das heißt zum Beispiel wird das Verhältnis durch die Bauten anderer Mächte nicht beeinflusst werden. Sollte das allgemeine Gleichgewicht der Seerüstungen, so wie es normalerweise in der Vergangenheit erhalten wurde, durch ein unnormales und außerordentliches Bauen von Seiten anderer Mächte heftig gestört werden, so behält sich die deutsche Regierung das Recht vor, die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich einzuladen, die neu geschaffene Situation zu untersuchen. Das war die einzige Bestimmung, die eine allgemeine Abänderung, das heißt abgesehen vom Sonderfall der U-Boote, der Bestimmungen des Abkommens vorsah, und man wird bemerken, dass eine heftige Störung des allgemeinen Gleichgewichts der Seerüstungen die einzige vorhergesehene Möglichkeit für eine Abänderung war. Außerdem konnte unter den Bestimmungen des Abkommens eine Abänderung sogar nur stattfinden, nachdem die Lage, in Konsultation mit seiner Majestät Regierung untersucht worden war. 16. Nun behauptet die deutsche Regierung aber nicht, dass eine solche Lage in Wirklichkeit existiere. Noch weniger hat sie vor ihrem Schritt seiner Majestät Regierung eingeladen, die Lage zu untersuchen. Dass eine solche Konsultation aber wesentlich ist, wird ferner klar aus Absatz 3 der Noten, der feststellt, dass seiner Majestät Regierung ein Recht Deutschlands, vom 35%-Verhältnis abzuweichen, unter den in Absatz 2c vorgesehenen Umständen anerkannt habe unter der Voraussetzung, dass das Verhältnis 35:100 erhalten bleibe in Ermangelung einer gegenteiligen Abmachung zwischen den beiden Regierungen. 17. Selbst wenn das von der deutschen Regierung an die Regierung seiner Majestät gerichtete Memorandum nicht als Kündigung, sondern als eine Meinungsäußerung der deutschen Regierung gelten soll, wonach seiner Majestät Regierung so gehandelt habe, dass das Abkommen seinen Sinn verlor, kann seiner Majestät Regierung nicht zugeben, dass eine solche These als Grund für die Nichteinhaltung der ausdrücklichen Bestimmungen des Abkommens ohne jegliche vorhergehende Konsultation zwischen den beiden Regierungen vorgebracht werden konnte. 24. Falls jedoch die deutsche Regierung den Abschluss eines anderen Abkommens im Auge hat, wodurch die Bestimmungen, die sie jetzt aufgehoben hat, ersetzt würden, so würde sich seiner Majestät Regierung freuen, einige Andeutungen zu erhalten über den Umfang und den Zweck, die die deutsche Regierung für ein solches Abkommen als angemessen betrachten würde. 25. Insbesondere wünscht seiner Majestät Regierung zu wissen, erstens wann 202 1. August 1939 nach deutscher Ansicht die Besprechungen für den Abschluss eines solchen Abkommens stattfinden sollten, zweitens wünscht seiner Majestät Regierung zu wissen, wie nach Ansicht der deutschen Regierung zu gewährleisten sei, dass jeder Schritt zur Aufkündigung oder Abänderung des neuen Abkommens während der Zeit seiner Gültigkeit die Zustimmung beider Parteien haben würde. Dienstag, den 1. August 1939, der deutsche Botschafter in Warschau sendet einen großen Bericht über die politische Stimmung der polnischen Bevölkerung. Wie der Völkerbundskommissar dem Danziger Generalkonsul von Chanson mitteilte, habe Gauleiter Förster Professor Burkhardt abermals aufgesucht und ihn gebeten, in dem sogenannten Zollinspektorenkonflikt offiziell tätig zu werden. Professor Burkhardt habe geantwortet, dass mit dieser Bitte wohl nicht eine Befassung des Völkerbundes bzw. des Dreierkomitees gemeint sei. Herr Förster habe erwidert, DB Nummer 31, dass er lediglich eine Einflussnahme auf die Polen wünsche. Stern, Adab 6 Nummer 771, die deutsche Presse wurde amtlich aufgefordert, den danzig-polnischen Zollstreit vorerst noch zurückhaltend zu behandeln, bis eine Klärung der juristischen Seite dieser Frage erfolgt sei. HS in Nation Europa 561 S 43 F, Sternbotschafter V. Dürksan führt in einem Telegramm aus, dass Herr Wohltat bei der Unterhaltung mit Sir Horace Wilson die Preisgabe der Einkreisungspolitik deswegen nicht angeregt hat, weil er ihm angeraten habe, sich im Allgemeinen bei politischen Fragen rezeptiv zu verhalten. Trotzdem habe er den Eindruck, dass England auf diesem Wege über wirtschaftspolitische Fragen ein umfassendes konstruktives Programm unterbreiten wollte. Man sei der Ansicht, dass ein Ausgleich mit Deutschland das Problem Danzig gewissermaßen chemisch auflösen und den Weg für eine deutsch-polnische Regelung freimachen würde. Hinsichtlich der militärischen Behütung Polens bestünden Zweifel, die in der finanziellen Zurückhaltung ihren Ausdruck fänden. Außerdem solle der Bericht General Ironsides nicht positiv gewesen sein. Adab 6, S 870, Botschafter Ken ARD analysiert in einem Beredit an Lord Halifax die polnische öffentliche Meinung während der letzten Wochen. DB Nummer 32, Stern Herr Hollmann, der Vertreter des britischen Botschafters Henderson, schreibt einen Brief an Herrn Kirkpatrick vom Foreign Office. Botschafter Henderson richtet einen längeren Brief an Lord Halifax. DB Nummer 33, DB Nummer 34, 203, 2. August 1939, der südafrikanische Abgeordnete Dr. Van Nierop betonte in einer Rede zu Goodwood bei Kapstadt, dass einzig und allein die britische imperialistische Politik das Zeichen des Friedensstörers auf der Stirn trage. Das britische Reich ist ein Fluch für den Weltfriede, die Frage, wer an der gespannten internationalen Lage schuld sei und wer die Völker in einen Krieg hetzen wolle, könne man einzig und allein dahin beantworten, dass es der britische Imperialismus sei. Die englische Politik stecke ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Völker, wo Großbritannien durchaus nichts zu suchen habe. Trotzdem würden die anderen Völker in den Augen der von britischer Heuchelei und Lügenmeldungen beeinflussten Welt als angebliche Ruhestörer hingestellt. Das britische Reich habe diese Politik jedoch zu lange getrieben, als dass sie nicht allmählich durchschaut werde. Es sei an der Zeit, dass die Südafrikaner begreifen lernten, dass nicht Deutschland, Italien, Spanien oder gar Danzig den Weltfriede bedrohen, sondern dass das scheinheilige, auf Raub und Krieg aufgebaute britische Reich die alleinige Verantwortung für Krieg oder Frieden trage. Backreis S 299, Mittwoch, den 2. August 1939, Botschafter V. Moltke meldet, ein interessantes Detail erfahre ich aus einer Unterredung, die zwischen dem Unterstaatssekretär Aziz Cevelci und dem englischen Botschafter, Ken ARD, in Gegenwart eines neutralen Diplomaten stattgefunden hat. Der englische Botschafter soll sich in dieser Unterredung interessiert danach erkundigt haben, ob Polen eine klare Linie festgelegt habe, über die ein Nachgeben in der Danziger Frage ausgeschlossen sei. Aziz Cevelci habe darauf erwidert, dass in der Tat eine solche Linie bestehe, dass sie aber lediglich dem Staatspräsidenten, dem Marschall und Herrn Beck bekannt sei. Auf die Frage des englischen Botschafters, ob die Öffnung der Danziger Zollgrenze nach Ostpreußen polnischerseits noch hingenommen werden könne, habe er erwidert, dass, soweit er die vorerwähnte Linie kenne, ein solcher Vorgang schon ein weites Stück jenseits dieser Linie liegen würde, Adab 6 Nummer 773, Stern gesehen. Staatssekretär V. Weizsäcker bittet den deutschen Botschafter in Paris, vor seiner Heimreise den Fall Abetz zu klären, damit dessen Aufenthalt in Frankreich nichts im Wege stünde. Des Botschafters Rückreise nach Paris sei für Mitte August vor, Adab 6 S 878, Stern 204, 2. August 1939, Lord Kemsley erzählt dem deutschen Botschafter in London über seine Eindrücke auf seiner Reise, der Führer habe ihn sehr ausgiebig zu Wort kommen lassen, und dass er die Gelegenheit gehabt hätte, den englischen Standpunkt eingehend darzulegen. Er habe die hier herrschende Stimmung geschildert und sei mit dem Führer darüber einig gewesen, dass eine gefährliche Spannung bestünde, die man zu beseitigen versuchen müsse. Er habe dem Führer auch auseinandergesetzt, dass ebenso wie eine von Chamberlain im Unterhaus mitgeteilte Kriegserklärung die einstimmige Zustimmung des Parlaments finden würde, die Ankündigung Chamberlains, dass er einen Ausgleich mit Deutschland für bevorstehend und erreichbar halte, die gleiche Zustimmung finden würde, DM 2 S 115, Stern im Unterhaus, sagte Churchill, auch auf unserer Seite und der unserer Alliierten finden große Vorbereitungen statt. Die Flotte ist weitgehend mobilisiert. Wir gratulieren der Regierung dazu, dass sie diesen zeitgerechten Schritt getan hat, und unterstützen sie dabei. So viele Männer, als irgend in Lagern untergebracht werden können, stehen in Ausbildung, und die Luftabwehrkanoniere sind auf ihren Posten. Ist dies also der richtige Augenblick, auseinanderzugehen und zu erklären, dass wir uns bis zum 3. Oktober voneinander trennen. Wer kann daran zweifeln, dass eine äußerste Prüfung unserer Willenskraft bevorsteht, wenn nicht sogar unserer bewaffneten Stärke? In einem Interview ergänzte er diese Ausführungen: Wenn es zum Krieg kommt, so wird er 3 Jahre oder länger dauern. Es sind verschiedene Bemühungen im Gange, mich ins Kabinett zu locken. Bisher habe ich jedoch nicht angenommen. Gewiss neue Ereignisse könnten meine Entscheidung beeinflussen. Deutschlands Forderung auf Rückgabe seiner Kolonien wird niemals erfüllt werden, dafür lege ich schon jetzt meine Hand ins Feuer. Stern Lord Halifax richtet einen längeren Erlass an den britischen Botschafter KenRD in Warschau. DB Nummer 35, Stern Botschafter Henderson schreibt an Lord Halifax, er sei besorgt darum, dass die polnischen wirtschaftlichen Maßnahmen Gegenmaßnahmen seitens des Danziger Senats zur Folge haben werden, die eine Art Zollunion mit Deutschland herbeiführen. Ob man nicht den Hochkommissar bitten könne, Polen zu veranlassen, auf seine Maßnahmen zu verzichten. DBFP 6 Nummer 513, 205 2. August 1939 Der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung führt am Schlüssel eines Telegrammes an Botschafter V.D. Schulenburg in Moskau aus, politisch wird das Problem Russland mit einer außerordentlichen Dringlichkeit hier behandelt. Ich habe in den letzten 10 Tagen täglich mindestens eine mündliche oder telefonische Besprechung mit dem Reichsaußenminister gehabt und weiß, dass er auch mit dem Führer in einem ständigen Meinungsaustausch hier steht. Es kommt dem Herrn RAM darauf an, die Frage Russland nicht nur nach der negativen Seite hin, Störung der englischen Verhandlungen, sondern auch nach der positiven Seite hin, Verständigung mit uns, möglichst rasch zu irgendeinem Ergebnis zu bringen. Daher auch die Eile, mit der wir Ihnen den letzten Erlass schickten. Sie werden sich vorstellen können, wie sehr man Ihre Besprechungen mit Molotow hier erwartet. Adab 6S 882, Stern am Abend hatte der Reichsaußenminister ein längeres Gespräch mit dem russischen Geschäftsträger Astadio. DB Nummer 36, Stern am 4. August lag Mussolini und Czarnöl ein auf dem Luftwege zugegangener Bericht Roatas, militärischer Attaché in Berlin, vom 2. August vor, der genaue Angaben über die deutschen Vorbereitungen enthielt. Aber viel wichtiger war, was der Attaché gleichzeitig über ein interessantes Gespräch mit einer hochgestellten Persönlichkeit mitteilte und worauf Attolico seinen Minister in einem dringenden Telegramm besonders aufmerksam machte. Die ungenannte Persönlichkeit, es war Admiral Canaris, stellte es etwas eingewickelt als durchaus möglich hin, dass Hitler ohne vorherige Konsultierung oder Benachrichtigung seines Verbündeten auf eigene Faust losschlagen werde, in diesem Falle sei Italien nicht verpflichtet, mit Deutschland zu marschieren. 7, S 226, Sternkraft Czarnöl vermerkt in sein Tagebuch, Attolico nimmt sein bevorzugtes Gesprächsthema, die Begegnung Hitler-Mussolini, wieder auf und schwenkt wieder das Schreckgespenst eines auf den 15. August geplanten Gewaltstreiches des Führers. Die Beharrlichkeit Attolicos macht mich dödi bedenklich. Entweder hat dieser Gesandte den Kopf gänzlich verloren, oder er sieht und weiß etwas, von dem wir nichts ahnen. Der Schein spricht eher für die erste Möglichkeit. Es ist aber notwendig, die Ereignisse aufmerksam zu beobachten. Stern 206 Donnerstag, den 3. August 1939 Der deutsche Konsul in Lemberg führt in einem längeren Bericht aus, dass die ukrainische Bevölkerung in Polen bei ihren nationalen Bestrebungen große Hoffnungen auf die Hilfe Deutschlands setzte. Deutschland müsste zwangsläufig ein Freund der Ukrainer sein und hätten auch die Enttäuschung über den Zusammenbruch der Karpato-Ukraine verhältnismäßig rasch überwunden. Die Polen seien sich über diese Einstellung der Ukrainer nicht im Unklaren, können sich jedoch nicht zu einem Autonomieangebot aufraffen, da sie innerpolitische Reaktionen befürchteten. Jetzt schon herrsche unter den Ukrainern eine gefährliche Stimmung, zumal die polnische Regierung Massenverhaftungen von Ukrainern vornehmen ließe. Es sei kein Zweifel, dass die Ukrainer in Ostgalizien bei einem bewaffneten Konflikt zwischen Deutschland und Polen sich erheben würden. Adab 6S 887, Stern der flämische Schriftsteller Bart Heermans, ein Abgeordneter des belgischen Parlaments, äußerte sich in einer Unterredung mit Hauptschriftleiter Zarske vom Danziger Vorposten über seine Eindrücke, die er auf einer längeren Reise durch Polen gesammelt hat. Heermans erklärt, dass er keinem polnischen Bürger mit politischem Verstand begegnet sei, von einem einzigen Fall abgesehen, wo ein Pole wörtlich behauptete, das größte Unglück Polens ist sein eigener Größenwahn. Die Polen haben das letzte Gefühl für Maß und Größe verloren. Jeder Ausländer, der in Polen die neuen Landkarten betrachtet, worauf ein großer Teil Deutschlands bis in die Nähe von Berlin, weiter Böhmen, Mähren, die Slowakei und ein riesiger Teil Russlands in der überaus reichen Fantasie der Polen schon annektiert sind, muss denken, dass Polen eine riesige Irrenanstalt geworden ist. Heermans bestätigt, dass er sich von der Zerstörung von über 100 Kirchen in Ostpolen durch persönlichen Augenschein überzeugt hat. Wackreis 1939 S 230, Stern in London wurde das englisch-polnische Kreditabkommen unterzeichnet. Das britische Handelsministerium übernimmt die Garantie für polnische Warenkäufe im Vereinigten Königreich in Höhe von 8.163.000 Pfund Sterling. Polen wird in dieser Höhe Schuldverschreibungen ausgeben, die mit 5% verzinst werden. Die Einlösung soll im Jahre 1941 beginnen und sich über 16 Jahre erstrecken. Wackreis S 221, Stern 207 3. August 1939 zwischen der englischen und polnischen Regierung wurden in London die Verhandlungen zum Abschluss eines formellen Vertrages über eine gegenseitige Garantie aufgenommen. Nami ÖS 343, Stern fort. Botschafter V. Dürksan setzte die begonnenen Gespräche mit Sir Horace Wilson, DB Nummer 37, Stern. Ein interessantes Stimmungsbild zu den vorstehenden beiden Berichten sind folgende rückschauende Betrachtungen Churchills, Churchill, Memoiren I, 1S 465, in den letzten Wochen vor der Entscheidung war es meine Hauptsorge, dass die britische Regierung trotz unserer Garantie davor zurückschrecken könnte, einen Krieg mit Deutschland zu führen, wenn es Polen angreifen sollte. Ohne Zweifel hatte Chamberlain damals bereits den Entschluss zum Absprung gefasst, so schwer ihm das auch fallen musste. Ich kannte ihn aber damals noch nicht so gut wie nach einem Jahr. Ich fürchtete, Hitler könnte wiederum einen Bluff mit irgendeinem neuen Kriegsmittel oder einer Geheimwaffe versuchen, der unser überarbeitetes Kabinett verblüffen und irre machen könnte. Stern im Oberhaus zweifelt Lord Ponsonby daran, ob das britische Volk von einer Frage, die so weit ab von den britischen Interessen liege wie Danzig, begeistert sei, und bedauert, dass die britische Regierung die Politik der Verhandlungen aufgegeben habe. Lord Arnold fordert die Regierung auf, zusammen mit Frankreich, Polen zu einer friedlichen Lösung zu veranlassen. Polen werde wahrscheinlich in Zukunft keine besseren Bedingungen vorfinden als jetzt. Abgesehen von Danzig und dem Korridor gäbe es noch andere Fragen. Die Regierung solle sich um eine allgemeine europäische Regelung bemühen und sich nicht durch das Geschwätz abhalten lassen, dass Deutschland versuche, die Welt zu beherrschen. Wie könne Deutschland die Welt oder auch Europa beherrschen? Er glaube, dass Großbritannien seine Politik nicht durchsolle. Nur solches Gerede, das alles andere als Wirklichkeitssinn verrate, beeinflussen lassen, Archiv für Außenpolitik und Länderkunde 1939 40 S 545, Stern 208 3. August 1939 in Moskau wurde Botschafter V.D. Schulenburg von Molotow zu einer 11-2-stündigen Unterredung empfangen. DB Nummer 38, Stern. Der Reichsaußenminister gibt in einem Telegramm Botschafter V.D. Schulenburg Kenntnis vom Verlauf seines Gespräches mit Herrn Astatschau. Er fügte hinzu, dass er das ganze Gespräch im Ton der Gelassenheit geführt und am Schluss noch einmal dem Geschäftsträger zu verstehen gegeben habe, dass wir in der großen Politik keine Taktik treiben wie die demokratischen Mächte. Er hätte das Gespräch geführt ohne Eile zu zeigen, und als der Geschäftsträger versucht habe, das Gespräch zu konkretisieren, habe er ihm zu verstehen gegeben, dass er dazu bereit sei, sobald der grundsätzliche Wunsch der Sowjetregierung nach einer Neugestaltung mitgeteilt, ADAP 6S 883, würde. Gleichzeitig wird der Botschafter durch ein Telegramm des Staatssekretärs dahingehend instruiert, dass Geheimrat Schnurre heute dem Geschäftsträger Astatschau sagen würde, dass wir zu konkreter Fortsetzung der Gespräche bereit wären und dass er sich dafür Instruktionen aus Moskau geben lassen solle. ADAP 6S 883, bei dem Gespräch des russischen Geschäftsträgers Astatschau mit Geheimrat Schnurre sagte dieser, dass er von Molotow eine einstweilige Antwort in folgendem Sinne erhalten habe. Man hoffe gleichfalls auf eine Normalisierung und Besserung der Beziehungen zu Deutschland. Man sehe ebenso wie wir in dem Abschluss des Wirtschaftsvertrages die Erreichung der Etappe in der Ausgestaltung der Beziehungen. Herr Schnurre begrüßte diese Ausführungen und sagte, dass Botschafter von der Schulenburg die deutschen Gedankengänge kenne und heute sicher Herrn V. Molotow, ADAP 6S 885, vortragen würde. Stern Channel hat Bedenken, Atuliko fährt fort, uns mit Warnungen zu überschütten. Ich habe keinen klaren Überblick mehr. Ich frage mich, ob nicht eine Zusammenkunft mit Ribbentrop angezeigt wäre. Es ist Zeit, genau zu wissen, wie sich die Dinge verhalten. Das Spiel ist zu groß, als dass wir untätig die Entwicklung abwarten dürften. Der sudetendeutsche Sozialdemokrat Wenzel Jaksch hatte in London mit dem ehemaligen tschechoslowakischen Ministerpräsidenten eine politische Aussprache, über die er in seinem Buche Benesch war gewarnt folgendes berichtete, Verlag, Das Volk, München 1949 S9, 209 4. August 1939. Dr. Benesch kam gerade von einem längeren Amerika-Besuch zurück. Er war dabei im Weißen Hause wie ein Staatsoberhaupt empfangen worden und erzählte mir, Präsident Roosevelt hätte ihm volle Unterstützung bei der Wiederaufrichtung der Tschechoslowakei zugesagt. Obwohl ich ihn damals noch nicht im vollen Umfange durchschaut hatte, war ich nicht geneigt, die taktische Nebenabsicht dieser Mitteilung zu verkennen. So viel aber war klar, dass Hitler nur durch einen Krieg gestürzt werden konnte, und dass durch diesen Krieg auch das Schicksal der Sudetendeutschen erneut aufgerollt werden würde. Darum machte ich bei diesem ersten vorsichtigen Abtasten der beiderseitigen Standpunkte geltend, dass man einer erneuerten Sudetendemokratie wohl nicht weniger autonomistische Konzessionen zumuten könnte, als man der Henlein-Bewegung im Rahmen des sogenannten Vierten Plans 1938 zu geben bereit war. Jener Plan hätte in der Tat die Sudetendeutschen zum Range eines Staatsvolkes erhoben, und er stellte daher einen guten Ausgangspunkt für eine spätere Vertragslösung dar. Dr. Benesch warf aber sofort ein, der vierte Plan sei nur zur Demaskierung Henleins vor der Weltöffentlichkeit bestimmt gewesen. Einen ausführlicheren Bericht gab Jaksch 1957 in seinem Buche Europas Weg nach Potsdam, SDB Nummer 39, Freitag, den 4. August 1939 vormittags wurde das Auswärtige Amt vom Danziger Generalkonsul V. Jeanson unterrichtet, dass Gauleiter Förster den Völkerbundskommissar Burkhardt gebeten habe, in dem sogenannten Zollinspektorenkonflikt eine Einflussnahme auf die Polen auszuüben. Dieser habe sich mit dem polnischen Vertreter Chodaki in Verbindung gesetzt und ihm von dem Wunsch Hitlers nach Entspannung in der Danziger Frage Kenntnis gegeben und erklärt, dass, wenn Polen nicht einlenke, Danzig Gegenmaßnahmen ergreifen werde. Auf dessen Einwand, was denn Danzig schon für Gegenmaßnahmen ergreifen könne, habe Burkhardt erwidert, dass unter Umständen die Danziger Grenze nach Ostpreußen geöffnet werden würde. Daraufhin habe Chodaki gemeint, das bedeutet für Polen den Krieg. Er werde sofort bei Außenminister Beck neue Info, Adab 6 Nummer 771, Mationen einholen. Zum Stern um die Mittagszeit ließ Chodaki dem Senat eine längere Not als Antwort auf ein deutsches Schreiben vom 29.07. überreichen, in der er den polnischen Standpunkt, Adab 6 Nummer 765, Ausdruck bringt. Gegen Mitternacht kündigte Chodaki die Übersendung einer neuen Not an. Adab 6 Nummer 774, Stern 210 4. August 1939. Der britische Konsul in Danzig teilte Lord Halifax mit, dass der polnische Vertreter nach seiner Rückkehr aus Warschau dem Völkerbundskommissar die Not vorgelesen habe, die er heute an den Senat richten wolle. Ferner habe er ihn ersucht, dem Senatspräsidenten eine persönliche Botschaft zugehen zu lassen, dass die Öffnung der Grenze nach Ostpreußen für Polen einen Casus Belli bedeute. Der Senatspräsident und Chodaki würden am 7. August beim Völkerbundskommissar zusammenkommen. BBB Nummer 44, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker teilte dem deutschen Botschafter in Paris mit, dass Herrn Abetz erneut bei Basel die Einreise nach Frankreich verweigert worden sei. Der Reichsaußenminister bitte daher, umgehend durch unmittelbares Herantreten an Herrn Daladier oder an Herrn Barnett eine Klärung herbeizuführen, denn ein solches Verhalten stünde in klarem Widerspruch zu den vom französischen Ministerpräsidenten gemachten Zusagen. Adab 6 S 894, Stern Staatssekretär V. Weizsäcker warf dem britischen Botschafter Henderson vor, dass das diplomatische Korps immer wieder zu übertreiben pflege. Vor 4 Wochen habe es fortgesetzt von Krieg geredet, gegenwärtig sei es nach der anderen Seite umgeschlagen. Solange die Polen nicht Vernunft angenommen hätten, könne man doch nicht von einer Beruhigung der Lage sprechen. Henderson erwiderte darauf, dass er noch 4 Gründe sehe, aus welchen ein Krieg entspringen könne. Erster. Der Glaube an englische Präventivkriegsabsichten könne Deutschland dazu veranlassen, solchen Absichten zuvorzukommen. Zweiter. Man könne in Deutschland glauben, England sei in der Welt zu sehr engagiert. Zwischenfälle, die als Funken im Pulverfass wirkten und vierte eine allgemeine weitere Zuspitzung der Lage mit Prestigefragen, deren dann niemand mehr Herr würde. Darauf erwiderte Herr V. Weizsäcker, dass Deutschland keine Händel suche. Als Henderson den Vorschlag unterbreitete, eine Art von politischem Stillhaltezustand zu schaffen, erwiderte ihm Herr V. Weizsäcker, dass die englische Garantie das Gegenteil bewirkt habe. Das beweise die Äußerung Chodakis gegenüber dem Völkerbundskommissar, ob er wohl glaube, dass dieser sich solche wilden Aussprüche gestatten würde, wenn ihm nicht die englische Garantie den Kopf verdreht hätte. Adab 6 S 896, Stern 211 5. August 1939 Samstag den 5. August 1939 die dem Senatspräsidenten Kreiser angekündigten Noten Polens wurden am frühen Morgen überreicht. Wie Senatspräsident Kreiser zuerst dem Völkerbundskommissar und dann Polens Vertreter, Herrn Chodaki, mitteilte, beruhe die ganze Angelegenheit auf einem mysteriösen Missverständnis, und es würden vorläufig keine Maßnahmen durchgeführt, die den Zollinspektoren die Erfüllung ihrer Aufgaben unmöglich machten. Aus technischen Gründen könne er vor dem 7. August keine schriftliche Antwort geben. DB Nummer 40, wenn, DWB 2 Nummer 433 und PWB Nummer 83, die deutsche Presse erhält eine amtliche Weisung, auf den Danziger Streitfall erst einzugehen, den gleichen Standpunkt einnehmen und eine scharfe Sprache führen. Eine Danziger Äußerung dazu vorliege. Erst dann dürfe sie, Adab 6 S 899, Stern, HS in Nation Europa, Coburg, Heft 561 S 43, der deutsche Botschafter V. Moltka berichtet aus Warschau über die Behandlung der derzeitigen Danziger Krise in der polnischen Presse. Polen würde niemals zulassen, dass seine Rechte geschmälert würden. Die Drohung der Öffnung der Grenze nach Ostpreußen würde sich Danzig noch gründlich überlegen. Stern die Behauptung Hockans, 548, Hitler habe aus diesen Vorgängen geschlossen, dass Polen Deutschland provozieren wolle, und habe daher Kreiser geraten, unverzüglich nachzugeben, ist unzutreffend, ebenso die Behauptung, dass Kreiser sich am Morgen zu Chodaki begeben und diesem mitgeteilt habe, dass sich Danzig dem Ultimatum unterwerfe. Kreiser telefonierte nur und unterwarf Danzig keineswegs. Stern Henderson schreibt an Lord Halifax, dass das allgemeine Gefühl in Berlin sei, dass die nächsten 2 Monate eine kritische Periode bringen werden. Der Krieg sei zwar extrem unpopulär in den Massen, die es ganz unmöglich verstehen könnten, warum die deutsch-englischen Zwistigkeiten nicht freundschaftlich erledigt werden könnten. Auf der anderen Seite hätte die deutsche Propaganda bewirkt, dass das Volk selbst glaube, das Opfer einer Einkreisung zu sein und daher gezwungen sei, für seine Existenz zu kämpfen. Es müsse erwartet werden, dass die deutsche Regierung, wenn 212. 6. August 1939 SIG beabsichtige, eine Lösung zu forcieren, in ihrem eigenen Interesse bestrebt sein werde, die Danzig-Frage mit friedlichen Mitteln zu lösen, im Hintergrund einer Drohung mit Gewalt in der Hoffnung, dass Polen, wenn es einem Fait accompli in Danzig gegenübergestellt werde, entweder nicht wage, etwas zu tun oder aber durch die demokratischen Mächte daran gehindert werde. Andererseits müsse erkannt werden, dass in deutschen Augen die Gefahr, Polen selbst könne eine rechte oder falsche Lösung forcieren, wirklich vorhanden sei. Aus diesem Grunde würden in Deutschland starke militärische Vorbereitungen auf weite Sicht unternommen, um für alle Eventualitäten bereit zu sein. Wie es auch sein möge, Hitler selbst erkenne die Kriegsgefahr vollkommen und trage besondere Vorsicht, dass, wenn er komme, DBFP 6 Nummer 570, Deutschland die Stellung der angegriffenen Macht einnehme. Stern. Der russische Geschäftsträger Astachow teilte dem VLR Schnurre mit, dass die Sowjetregierung bereit sei, das Gespräch über die Besserung und Ausgestaltung der Beziehungen weiterzuführen und betrachte das Zustandekommen des Kreditvertrages als erste wesentliche Etappe in dieser Richtung. Er erkündigte sich sodann nach dem Eindruck, den man von dem Gespräch Molotow-Graf-Schulenburg gehabt habe, worauf ihm Herr Schnurre erwiderte, dass man sich in dieser Unterredung zu viel mit der Vergangenheit beschäftigt habe. Wenn man über die Zukunft reden wolle, müsse man damit allmählich aufhören. Astachow erwiderte darauf, dass es das erste Mal sei, dass Molotow diese Dinge zur Sprache gebracht habe und dass er nach den ihm zugegangenen Informationen den Eindruck hätte, dass das Gespräch Molotow, ADAP 6S 898, Graf Schulenburg einen positiven Ausgang gehabt hätte. Sonntag, den 6. August 1939, auf einem Treffen der Pilsudski-Legionäre zur Feier des 25-jährigen Jahrestages ihres Einzuges in das russische Polen erklärte Marschall R.Y.D.Z. Zmeklai, dass Polen jeder Gewalt mit Gewalt begegnen und sich jedem direkten oder indirekten Versuch widersetzen würde, der einen Einbruch in seine Rechte und Interessen darstellte. Er sprach von der Wichtigkeit Danzigs, das jahrhundertelang mit Polen vereinigt gewesen wäre. Stern, Nami ÖS 279-280, Graf Czarnöl in seinem Tagebuch, wir besprechen die Lage. Wir stimmen darin überein, dass wir einen Ausweg finden müssen. Der deutsche Weg führt zum Krieg, wir würden unter den für die Achse und besonders für Italien ungünstigsten B 213 7. August 1939 Dingungen in den Krieg gehen. Unsere Goldreserven sind erschöpft, ebenso unsere Metallvorräte, wir sind weit davon entfernt, unsere autarken und militärischen Vorbereitungen vervollständigt zu haben. Wenn die Krise ausbricht, werden wir kämpfen, um wenigstens die Ehre zu retten. Besser wäre es, den Krieg zu vermeiden. Ich schlage dem Duce eine neue Zusammenkunft zwischen Ribbentrop und mir vor. Sie sollte nach außen privaten Charakter haben und ich würde versuchen, Mussolinis Plan einer Friedenskonferenz wieder aufzunehmen. Er ist sehr einverstanden damit. Morgen Vormittag werden wir noch einmal über die Frage sprechen, ich bin aber überzeugt, dass der Duce tatkräftig vorgehen will, um die Krise zu vermeiden. Und er tut gut daran. Montag, den 7. August 1939, Senatspräsident Kreiser beantwortet in einer Not das polnische Ultimatum vom 4. August. Walendi wertet diese Erklärung fälschlich als deutsches zu rüde Weichen. DB Nummer 40a, Walendi, S 167, die polnische Zeitung Stars in Warschau schreibt, die Geschütze sind auf Danzig gerichtet, die Polens Ehre schützen. Es sollen sich alle klar darüber sein, dass diese Geschütze schießen, wenn die Behörden der freien Stadt entgegen den offensichtlichen Interessen der Danziger Bevölkerung Polen vor irgendwelche vollendete Tatsachen stellen wollen. DWB 2 Nummer 448 ANMK, Stern. Die polnische Zensur gestattete es dem Illustrowani Kurier in Krakau, einen Artikel von beispielloser Verwegenheit zu bringen. Darin wurde behauptet, polnische Einheiten überschritten fortgesetzt die deutsche Grenze, um drüben militärische Anlagen zu zerstören, deutsches Wehrmachtsmaterial zu beschlagnahmen und nach Polen zu schaffen. Mit Genugtuung wurde dazu vermerkt, diese Unternehmungen seien von einem starken Geist des Wetteiferns getragen. 76, Illustrowani Kurier V 7.8.1939 Hukgan, S 556, Stern. Am Schlüssel seines Berichtes an seine Regierung führt der französische Botschafter Noel aus, nach Ansicht Herrn Becks ist die allgemeine Lage auch weiterhin gefährlich, und trotzdem bestätigt mir der Minister, dass er in der, nach Beratung mit Berlin, von dem Danziger Senat eingenommenen Haltung, ein günstiges Anzeichen erblicke, welches uns alle jedoch nur veranlassen könnte, unsere gemeinsame Politik der Festigkeit auch weiterhin fortzusetzen. 214. Nur die Fortsetzung dieser Politik wird es uns ermöglichen, eine neue Krise, deren Ausbruch Herr Bied ebenfalls für Ende August oder Anfang September erwartet, ohne Krieg zu überwinden. FGB Nummer 183, Stern. Auf dem Gut Sönkenissenkuck fand das von dem Schweden Birger Dalerus arrangierte Treffen einiger privater Engländer mit Hermann Göring statt. Göring bat die Engländer, Fragen zu stellen, die er aus seiner eingehenden Kenntnis der deutschen Einstellung heraus zu beantworten versuchen wollte. Es dauerte nicht lange, bis die aktuellsten Probleme, das heißt die Entwicklung nach Chamberlains Besuch in Berchtesgaden, zur Sprache kamen. Die Engländer zitierten Hitlers Versprechungen. Sie erinnerten an seine bestimmte Erklärung, er wolle keine anderen Völker dem Deutschen Reich einverleiben, und an seine Zusage, die Integrität der Tschechoslowakei zu respektieren. Sie betonten weiter den aufrichtigen Willen auf englischer Seite, kriegerischen Verwicklungen vorzubeugen, und unterstrichen die Bedeutung eines Versuchs, die Probleme durch Verhandlungen zu lösen, bei denen jede Partei berechtigte Standpunkte respektieren müsse. Nach einer etwa einstündigen allgemeinen Diskussion entwickelte Göring in einem längeren Überblick die Politik der nationalsozialistischen Regierung seit der Machtübernahme 1933. Bei der ersten Sitzung der deutschen Reichsregierung unter Hitlers Vorsitz habe dieser, erklärte Göring, vor seinen Kollegen mit Nachdruck betont, dass Deutschland eine englandfreundliche Politik führen und eine Zusammenarbeit mit England anstreben müsse. Im Weiteren kritisierte Göring Englands kühle Einstellung gegenüber der nationalsozialistischen Regierung, die oft drastischen Beweise von Misstrauen auf englischer Seite, die scharfe Kritik der englischen Presse an der deutschen Regierung und die Unentschlossenheit der englischen Regierung, wenn es galt, Englands Standpunkt bei wichtigen Gelegenheiten offen darzulegen. Er erklärte, dass bei Beginn der italienisch-abessinischen Krise Deutschland angeboren habe, sich der englischen Sanktionspolitik gegen Italien anzuschließen, wenn die Engländer bereit seien, Deutschland gegenüber Österreich freie Hand zu geben, das heißt, wenn England eine Vereinigung von Österreich mit Deutschland nicht verhindern würde. Bei dieser Gelegenheit habe eine Möglichkeit bestanden, das Band zwischen Deutschland und England fester zu knüpfen, England habe aber eine Diskussion des deutschen Vorschlages abgelehnt und den Anschluss an die Sanktionspolitik gefordert, ohne zur Frage Österreich Stellung zu nehmen. Als später die aktuellen Probleme der Tschechoslowakei zur Sprache kamen, verteidigte Göring, offenbar manchmal gegen seine Überzeugung, die Maßnahmen, die man ergriffen hatte. Die von ihm hierbei vorgebrachten Argumente waren dieselben, die bei den diplomatischen Verhandlungen über diese Fragen zum Ausdruck gekommen und beiderseits veröffentlicht worden waren. Je mehr die Zeit schritt und die Stimmung vertraulicher wurde, desto lebhafter und offener sprach vor 215 8. August 1939 Göring. Er betonte, England müsse einsehen, dass die Lage in Europa jetzt eine ganz andere sei als nach dem Weltkrieg. England müsse beachten, dass Deutschland sich in den letzten Monaten jeder Kritik an der Sowjetunion enthalten habe. Er betonte auch, man dürfe in England nicht übersehen, dass der Rapallo-Vertrag nach wie vor ungekündigt sei. Die Engländer ihrerseits unterstrichen klar und sachlich die Gefahren der ständig nach demselben Schema angewandten deutschen Taktik, erst Behauptungen über grobe Misshandlungen deutscher Minoritäten in einem Land zu verbreiten und dann eine unmittelbare Lösung der damit zusammenhängenden Probleme zu fordern, die immer den Anspruch enthalten, das umstrittene Gebiet dem Deutschen Reich einzuverleiben. Solche ungenierte Methoden müssten ernstes Misstrauen bei anderen Völkern, nicht am wenigsten dem Englischen, erwecken. Göring antwortete, dass er ihnen seine heilige Versicherung als Staatsmann und Offizier gebe, dass die Deutschen mit den Forderungen auf Danzig und einem Korridor dorthin keine Einkreisungspolitik gegen Polen beabsichtigen und dass der Forderung auf Lösung des Danzig-Problems keine Forderungen auf andere Landgebiete folgen würden. Nach dem Lunch wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Das Ergebnis der Beratungen könnte auf folgende Weise zusammengefasst werden: Angesichts des Geistes der heutigen Besprechung sind die Anwesenden der Auffassung, ein Zusammentreffen bevollmächtigter Vertreter beider Regierungen müsse zu einem Einverständnis führen können, und sie einigen sich deshalb dahin, ihren Regierungen zu empfehlen, dass eine solche Konferenz baldmöglichst veranstaltet, Dalerus, S44F, werde, am besten auf schwedischem Boden Sternbotschafter Attolico teilte Staatssekretär. 5. Weizsäcker mit, dass Mussolini zu der Auffassung gekommen sei, es wäre am besten, wenn die Zusammenkunft mit dem Führer erst dann stattfinde, wenn alle Elemente zu der Beurteilung der Lage vorhanden seien. Selbstverständlich wolle Mussolini nicht etwa damit den Eindruck erwecken, als ob er sich jetzt irgendwie der Zusammenkunft entziehe. Er halte es aber für nötig, dass sich die beiden Außenminister so bald wie irgend möglich sprechen. Graf Czarnö sei bereit, nach Salzburg zu kommen. Dienstag, den 8. August 1939, Adab 6S903, bei einem Empfang des ungarischen Außenministers führte Hitler aus: Polen bedeute kein militärisches Problem für uns. Das augenblickliche Verhalten der dortigen maßgebenden Faktoren müsse allerdings als reiner Wahnsinn bezeichnet werden. Die Wiederholung des Versuchs, ein polnisches Ultimatum an Danzig zu 216 8. August 1939 richten, würde von Deutschland entsprechend beantwortet werden und Frankreich und England könnten uns nicht daran hindern. Ob wir uns bei einem allgemeinen Kriege im Westen defensiv oder offensiv verhalten, sei eine Frage der späteren Entscheidung. Die Art, wie die polnische Presse schreibe, wie in Polen Landkarten vertrieben würden, in denen das Reichsgebiet aufgeteilt würde, könne man nur als krankhafte Entartung der Vernunft bezeichnen. Die Polen seien anscheinend UN-fähig, real und militärpolitisch zu denken. Sie geben sich einer bedenklichen Täuschung hinsichtlich der eigenen Stärke hin. Unverständlich sei ihre Illusion über die Stärke der deutschen Armee. Mit dem bekannten Anerbieten habe er das weitestgehende Angebot an Polen gemacht, das man hätte machen können. Ein solches Angebot werde kein zweites Mal erfolgen. Kein anderer Deutscher wäre in der Lage gewesen, freiwillig eine solche Verständigung auf lange Sicht unter großen Opfern Polen anzubieten. Die Polen hätten jedoch das Angebot in brüsker Weise abgelehnt, anstatt dessen ein Bündnis mit England abzuschließen und eine Polen bedeute überhaupt kein militärisches Wüste-Pressekampagne begonnen Problem für Deutschland. Die Spannung mit Polen habe ihm die Armee hundertprozentig fanatisch zugeführt, ebenso die letzte noch vorhandene Opposition, nämlich gewisse preußische Adelsfamilien, die sein bisheriges Entgegenkommen gegen Polen nicht haben verstehen können, im letzten Augenblick Vernunft annehme, doch rechneten wir von vornherein mit einem Zweifrontenkrieg, der gegebenenfalls mit Blitzesschnelle geführt werden würde. Nicht nur die polnische Armee, sondern auch der polnische Staat würden es sei zu hoffen, dass Polen noch das deutsche Volk sei mit seiner ganzen Seele zu dann zerschlagen werden Zeit viel mehr gegen die Polen eingestellt als seinerzeit gegen die Tschechen, da die Polen ehemalig deutsches Reichsgebiet genommen und sich gegen unschuldige Deutsche in der fiehischsten Weise vergangen hätten. So habe er bisher noch nicht die Veröffentlichung der Tatsache gestattet, dass Deutsche entmannt worden seien, da es sonst ein Aufbrüllen gegeben hätte. Das polnische Verhalten sei unmöglich. Die Stimmung in der deutschen Armee, die von den Polen verhöhnt worden sei, sei derartig, dass es für sie eine furchtbare Enttäuschung sein werde, falls die Polen doch noch im letzten Augenblick Vernunft annehmen. Ebenso denke das deutsche Volk, dass die bisherige entgegenkommende Politik gegen Polen nicht verstanden würde, Adab 6S 919 FF, Stern. Hitler gibt der deutschen Presse die unmittelbare Weisung, dass der Artikel des Zars vom 7. August groß aufgegriffen und entsprechend kommentiert werden solle. HS in Nation Europa, Coburg, Heft 561 S 43, der Danziger Gauleiter Förster war zu Berchtesgaden. Besprechungen bei Adolf Hitler in 217 8. August 1939. Der französische Gesquet-Fachsträger in Berlin feiert den Ausgang des Danziger Zollinspektorenstreits und die Rede des Marschalls R.Y.D.Z. Miegel sowie den Artikel des Zars in seinen Berichten mit Genugtuung. FGB Nummer 185, 186, Stern, Barnett, S. 244, der französische Außenminister Barnett schreibt, ich empfing zum letzten Mal den deutschen Botschafter in Paris. Er unterhielt sich mit mir über die außenpolitische Lage, die er als sehr ernst ansah. Er sagte mir noch einmal, dass er in allen seinen Berichten seine Regierung darauf aufmerksam mache, dass bei einem deutschen Angriff gegen Polen Frankreich und Großbritannien ihrem Verbündeten sofort zu Hilfe eilen würden. Doch hinterließ er mir den Eindruck eines Menschen, der überzeugt war, dass kein Wort stark genug sein könnte, Hitler zurückzuhalten. Der Botschafter erklärte, dass er ohne Zweifel bald nach Berlin zurückgerufen würde. Als ich dies hörte, hatte ich das Empfinden, dass seine Rückberufung schon beschlossene Sache sei, und bei der Verabschiedung begriff ich, dass ich ihn nicht wiedersehen würde. Drei Tage danach verließ er tatsächlich seine Botschaft, um nicht mehr dorthin zurückzukehren. Sternbotschafter Henderson schreibt an Lord Halifax, dass die ganze deutsche Presse die Erklärung der polnischen Zeitung Stars bringe, dass polnische Kanonen sofort die freie Stadt bombardieren werden, falls die Danziger Behörden Polen vor die vollendete Tatsache stellten. Aus erster Quelle hätte er gehört, dass die Sprache der ausländischen Presse bezüglich des kürzlichen Nachgebens des Danziger Senats Hitler erzürnt hätte. Hitlers Friedenswunsch möge ernst sein oder nicht. Persönlich glaube er, dass augenblicklich diese beiden Gefühle echt seien, aber es würde viel Einfluss aufgewendet werden, um ihn zu überzeugen, dass Krieg in diesem Jahre günstiger sei als später und dass er das Ergebnis nicht zu fürchten brauche. Diese Elemente würden durch Presseartikel in England oder Polen, die dazu neigen, Deutschland zu demütigen, bestärkt, besonders, da man hier fest der Meinung sei, dass Polen solche Herausforderungen ohne Englands Unterstützung im Rücken niemals wagen würde. Falls diese gefährliche Politik nicht die der Regierung seiner Majestät sei, so schlage er ernstlich vor, dass in Warschau wie auch in London das Äußerste getan werden sollte, um zu verhindern, dass Hitler in den nächsten paar Wochen in eine Lage getrieben würde, in der ihm sein Stolz nicht mehr gestatte zu bremsen, selbst wenn er es wollte. In einem weiteren Bericht schreibt er, dass er es für sehr wahrscheinlich halte, dass die günstige Gelegenheit vom 5. August, eine umgehende Beilegung des Streites erreichen, durch Pressekommentare in Warschau und London über die Rede 218 8. August 1939 des Marschalls R.Y.D.Z. Miklai vom 6. August ernstlich aufs Spiel gesetzt worden sei. Er finde die Einstellung der Polen höchst und unnötig gefährlich. DBFP 6 Nummer 585 und 588, Sternbotschafter Henderson schreibt an Sir Cadogan, Staatssekretär V. Weizsäcker habe ihn in einer Unterhaltung gefragt, lebt der polnische Botschafter oder ist er tot oder ist er gar nicht mehr in Berlin, er habe darauf den belgischen Botschafter gebeten, dies dem Botschafter Lipski zu berichten und dieser habe herausgefunden, dass Lipski Instruktionen bekommen habe, jegliche Zusammenkünfte mit den Deutschen zu vermeiden. Er selbst halte eine solche Einstellung für sehr dumm und möchte wissen, was man in London darüber denke. England sei zwar der öffentliche Feind Nummer 1, aber er selbst würde einen solchen Kurs nicht vorschlagen. Er werde mit dem Fürsten Lubomirski über den Artikel im Stars sprechen. Aber Lubomirski sei jener Angehörige der polnischen Botschaft, der die meisten seiner Kollegen durch das extrem kriegerische seiner Bemerkung in Schrecken versetzt habe. England würde nichts verlieren, wenn es keine Verringerung seiner Festigkeit zeige und könnte viel gewinnen, wenn es Hitler die Chance gäbe, eine Friedensgeste zu machen, die er vielleicht suche. Man würde bei jeder Anklage verlieren, wenn man ihn dieser Chance beraube, da er seinem Volke beweisen könne, dass er sie gewünscht habe und sie ihm nicht gegeben worden sei. Nicht nur die Deutschen, sondern auch die Italiener glaubten, dass Polen noch in diesem Jahre eine Entscheidung erzwingen möchte, da es der Meinung sei, die britische Unterstützung, DBFP 6 Nummer 594, könne sich mit der Zeit abkühlen. Stern: Die englische Zeitung Daily Mail vermisst Erklärungen des Premierministers, ob er die in Polen gegen Danzig und Deutschland gehaltenen Reden billige, die zwangsweise dem Krieg zutrieben. Wenn England die Dinge so weitertreiben ließe, wäre es mit Schuld an der kommenden Explosion. Backreis, S222, Stern: Die Engländer besprachen mit dem Schweden Dalerus das Ergebnis des gestrigen Gesprächs. Sie vertraten die Auffassung, dass es besser sei, wenn an der vorgeschlagenen Konferenz auch Vertreter der französischen und der italienischen Regierung teilnehmen würden. Sie baten Dalerus, Göring zu fragen, ob dieser Vorschlag auch von deutscher Seite angenommen werden würde. Göring meinte, dass der Vorschlag einer filmechten Konferenz auch für Deutschland annehmbar sei. Dalerus, S47, 219, 9. August 1939, Mittwoch, den 9. August 1939. Der deutsche Konsul in Lemberg übersendet einen Bericht über die polnischen Verfolgungsmaßnahmen gegen das Deutschtum in Galizien. Mehrere Schulen seien seit Juni geschlossen, Angestellte und Arbeiter in privaten und staatlichen Betrieben systematisch entlassen worden. Durch die Verfolgungsmaßnahmen habe eine hemmungslose Auswanderung, namentlich unter den jungen Burschen, eingesetzt. DWB 2 Nummer 307, Stern: Staatssekretär V. Weizsäcker erhob in einer Erklärung an den polnischen GI-Chefsträger namens der Reichsregierung schärfsten Protest gegen die ultimative Not der polnischen Regierung an den Danziger Senat. Die Wiederholung solcher Forderung und Androhung von Vergeltungsmaßnahmen würde eine Verschärfung der beiderseitigen Beziehungen herbeiführen, für deren Folgen die polnische Regierung die Verantwortung trage. Die von der polnischen Regierung getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung der Einfuhr gewisser Waren aus Danzig nach Polen würden schwere wirtschaftliche Schädigungen der Danziger Bevölkerung hervorrufen. Die angebliche Anordnung zwecks Verhinderung der polnischen Zollinspektoren an der Ausübung ihres Dienstes sei vom Senat überhaupt nicht erlassen worden. DWB 2 Nummer 445, Stern: Reichsaußenminister V. Ribbentrop ordnete an, dass der deutsche Botschafter V. Moltke in Berlin bleiben solle und dass von keiner Stelle des Auswärtigen Amtes Verbindungen mit polnischen Stellen aufgenommen werden solle. Adab 7, 1, Stern: Ministerpräsident Daladier rief den Militärattaché der französischen Botschaft in Warschau, General Müsse, zu sich und beauftragte ihn, den polnischen Marschall RYDZ Zmeklai aufzusuchen und ihn zu veranlassen, eine militärische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion zu akzeptieren. Obwohl er beim Marschall sehr angesehen war, lehnte dieser unter Hinweis auf den misstrauischen Standpunkt Pilsudskis GI, Noel, S392F, gegenüber den Russen ab. Sternbotschafter von Dürksan verabschiedete sich vor Antritt seines Urlaubs von Lord Halifax. Bei der Unterhaltung machte er ihm klar, dass sich aufs Neue die Richtigkeit der deutscherseits vertretenen Ansicht zeige, dass es letzthin die meist chauvinistischen und unverantwortlich handelnden lokalen polnischen Stellen 220-10 August 1939 seien, in deren Hand die Entscheidung über Krieg und Frieden gelegt sei. Halifax betonte, dass die britische Regierung ihren Einfluss in Warschau im Sinne der Mäßigung geltend mache. Adab 7, S10, Stern: In Amerika wurden 19 Frachtschiffe vom Stapel gelassen und die Aufträge für weitere 100 vergeben. Barnes, S134, Stern: Graf Czarnöhö, Ribbentrop billigt den Vorschlag einer Zusammenkunft. Ich beschließe, morgen Abend zu reisen, um mich mit ihm in Salzburg zu treffen. Der Duce dringt darauf, dass ich den Deutschen gestützt auf Dokumente beweise, dass es ein Wahnsinn wäre, jetzt einen Krieg zu entfesseln. Unsere Vorbereitungen sind ungenügend und lassen nicht auf einen sicheren Sieg schließen. Die Wahrscheinlichkeit ist 50%, so beurteilt es jedenfalls der Duce. In 3 Jahren werden dagegen die Möglichkeiten 80% sein. Mussolini denkt immer noch an eine internationale Konferenz. Ich glaube, das wäre eine ausgezeichnete Lösung. Donnerstag, den 10. August 1939, der deutsche Generalkonsul in Thorn übersendet eine Rundverfügung des polnischen Oberfinanzamtes Graudenz, in dem die Finanzbehörden aufgefordert werden, mit allen Mitteln das Besitztum der Minderheit zu reduzieren. DWB 2 Nummer 408, Stern: Die polnische Regierung lässt in einer Antwort auf die gestrige Erklärung der Reichsregierung ihr Erstaunen über diese Einmischung in die danzig-polnischen Beziehungen zum Ausdruck bringen. Sie würde auch in Zukunft gegen jeden Versuch der Danziger Behörden, die polnischen Rechte und Interessen in Danzig in Frage zu stellen, mit Mitteln und Maßnahmen vorgehen, die sie für angebracht halte, und würde Einmischungen der Reichsregierung als Angriffshandlung ansehen. Stern, DB Nummer 41, der Danziger Gauleiter Förster, der gerade von einer Unterredung mit Adolf Hitler aus Berchtesgaden zurückgekehrt war, legte bei einer Protestkundgebung auf 221-10 August 1939 dem Langen Markt in Danzig den deutschen Standpunkt dar. Der deutschen Presse wurde gestattet, diese Rede großher auszubringen. DB Nummer 42, Stern: Generaloberst V. Brauchitsch sagte in einer vom französischen Botschafter Noel fälschlicherweise nach Danzig verlegten Rede vor den Rüstungsarbeitern in Düsseldorf: Niemals wird der Führer das Leben eines deutschen Menschen leichtfertig aufs Spiel setzen. Wenn er aber einmal den höchsten Einsatz von uns fordert, dann können wir sicher sein, dass es keinen anderen Weg gibt, sondern, dass dies zur Erhaltung des Volkes eine unabänderliche Notwendigkeit ist. Adab 7, S23, Sternbotschafter Henderson schreibt an Lord Halifax, was weniger friedlich ist, das sind die deutschen militärischen Vorbereitungen, die jetzt intensiviert werden, um von jetzt an für einen Krieg bereit zu sein. Es ist genau wie im letzten Jahr, alles ist für alle Möglichkeiten vorbereitet. Artige, oft provokatorische und häufig falsch informierte Presse ihm dies nicht meine ständige Furcht ist, dass eine Bös gestatten wird, selbst wenn er es wollte, nämlich für den Frieden einzutreten. Jedenfalls können wir von der Stellung, die wir eingenommen haben, keinen Zoll abweichen. Falls Hitler glaubt, uns zum Weichen zwingen zu können, so ist das seine Beerdigung. Da dies der Fall ist, besteht die einzige Friedenshoffnung darin, Hitler einen Rückzug nicht noch schwerer zu gestalten. DBFP 6 Nummer 614, Stern der Londoner Botschaft zugeteilte Legationsrat Hans-Otto Meissner schreibt, inzwischen bereiteten sich die Engländer mit großer Ruhe auf den Waffengang vor, und zwar ganz öffentlich, gleichsam zur Warnung. Anfang August 1939 wurden in London die Schaufenster gegen den Luftdruck der Bomben mit Papierstreifen überklebt, Splittergräben in allen Parks ausgehoben, Hauseingänge mit Sandsäcken verbarrikadiert. Und jeder Bürger erhielt eine Gasmaske, die er ständig bei sich führen sollte. Mitte August stiegen die Sperrballons hoch und die Bevölkerung begann öffentlich aufgefordert mit dem Vorratskauf von Lebensmitteln. Sie ahnte dabei nicht, dass dies für mehr als 10 Jahre die letzte Gelegenheit sein werde, so viel zu erwerben wie jedermann wollte und bezahlen konnte. H.O. Meissner, S131, Stern der amerikanische Botschafter Bedal in Warschau übermittelt Außenminister aus, Beck folgenden Wunsch Roosevelts, der Präsident drückt seine Überzeugung 22211 August 1939, dass es sowohl im Interesse der öffentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten als auch anderer Teile der Welt im höchsten Grad wichtig sei, dass die Geschichte nicht bezeugen könne, dass im Falle irgendeiner militärischen Krise, die sich aus der Danzig-Affäre ergäbe, der erste Akt militärischer Aggression von Polen durchgeführt worden sei, Foreign Relations of the United States 1939 IS 211, Stern der deutsche Geschäftsträger Thomson sendet aus Washington einen interessanten Bericht über die politische Stimmung in Amerika, hauptsächlich derjenigen der Presse. DB Nummer 43, Stern der sowjetische Geschäftsträger Astachow führte mit Geheimrat Schnurre eine längere Aussprache. Es Auszug im DB Nummer 44, Stern Graf Czarnöl, der Duchai ist mehr als je von der Notwendigkeit überzeugt, den Krieg aufzuschieben. Er hat eigenhändig den Entwurf einer Pressemitteilung über die Zusammenkunft von Salzburg abgefasst, sie schließt mit der Andeutung International Nail-Verhandlungen zur Lösung jener Fragen, die das europäische Leben auf so gefährliche Weise stören. Bevor wir uns trennen, empfiehlt er mir noch, den Deutschen deutlich vor Augen zu halten, dass der Krieg mit Polen vermieden werden müsse, weil es unmöglich geworden sei, ihn zu lokalisieren, und ein allgemeiner Krieg für alle verhängnisvoll wäre. Noch nie hat der Duchai so warm und rückhaltlos wie heute über die Notwendigkeit des Friedens gesprochen. Ich denke hundertprozentig wie er, und diese Überzeugung veranlasst mich, meine Anstrengungen zu verdoppeln. Ich zweifle aber an den Ergebnissen. Freitag, den 11. August 1939, Graf Zimbeck empfängt den polnischen Botschafter Pape VI beim Vatikan, der ihm seine Eindrücke über seine Unterredungen mit dem Papst, dem Kardinal Maclajone und dem Pater Leduczowski schildert. Nach ihrer Meinung wird die imperialistischen Tendenzen Deutschlands nicht dadurch verhindern, dass ihm Konzessionen macht, es muss also eine unnachgiebige Politik eingeschlagen werden, die der Vatikan unbedenklich ermutigt. Dort empfindet man eine hohe Mannmann 22311 August 1939 Achtung vor Polen, die man mit den Worten zum Ausdruck bringt, wir seien es, die Hitler aufhalten. In letzter Zeit hat der Vatikan die Befürchtung hinsichtlich der Möglichkeit einer Verständigung zwischen Hitler und Stalin ausgesprochen, Szymbek, S487, Stern der Völkerbundkommissar Karl J. Burkhardt wird von Adolf Hitler in Berchtesgaden zur Aussprache über die Danziger Probleme empfangen. Der einzige Bericht darüber ist nicht der Originalbericht Burkhardts, sondern der, den die beiden Genfer Vertreter von Lord Halifax und Außenminister Barnett 2 Tage später nach seinen Informationen erstatteten und den Burkhardt in seinem Buche bringt. Er ist also mit Vorbehalt zu lesen, wie der Einleitungssatz und die Einmückungen sowie die Sprache beweisen. DB Nummer 44a, Stern der deutschen Presse wird gestattet, Meldungen über deutsch-polnische Zwischenfälle und so weiter auch auf der ersten Seite zu bringen und die Kommentare dazu scharf, aber verhalten zu formulieren. HS Inne 561, Stern Außenminister Barnett teilte dem deutschen Botschafter mit, dass für Herrn Abetz eine Ehrenerklärung abgegeben würde, dass er jedoch nicht wieder einreisen könne, weil die Vorwürfe gegen ihn wegen der Art seiner Gespräche über die Danzig-Frage fortbestehen würden. In einigen Wochen könne eine neue Einreiseerlaubnis in Erwägung gezogen werden. Adab 7S18, Stern der deutsche Botschafter berichtet aus Paris, dass der französischen Presse die Zitate in der Rede Försters, die frühere englische und französische Äußerungen zugunsten der deutschen Auffassung hinsichtlich des Danzig- und Korridorproblems wiedergeben, offensichtliche Verlegenheit bereiten. Adab 7 Nummer 30, Stern der britische Konsul in Danzig schreibt an Lord Halifax, der Hochkommissar ist sehr enttäuscht, dass alle Bemühungen um eine Entspannung, die wir gehofft haben, Früchte tragen würden, durch das polnische Ultimatum vom 4. August Zer Herr Burkhardt, der die Anstrengungen der letzten Tage zerstört wurden spüren bekommt, misstraut Herrn Beck und ist bezüglich der polnischen Absichten, 224-11 August 1939, die er als unnötig kriegerisch bezeichnet, pessimistisch. Ich fürchte, dass er bei einem Besuch bei Herrn Hitler einzig und allein den Polen die Schuld für die Spannungen in Danzig zuschreiben wird, DBFP 6 Nummer 622, Stern M.A. Strang, der Führer der englischen Delegation, ist aus Moskau abgereist. Gleichzeitig trafen die westlichen Militärmissionen ein. Stern über seine Verhandlungen berichtet Dalerus, in der folgenden Woche stand ich in täglicher Telefonverbindung mit meinen Freunden in London. Bereits nach 3 Tagen konnte ich ihnen mitteilen, dass die Deutschen den Vorschlag einer geheimen Filmechte-Konferenz akzeptierten und am liebsten sehen würden, dass sie in Schweden stattfände. Mein Gesichtskreis erlaubte mir natürlich nicht, die Ereignisse zu überblicken, ich wartete aber und hoffte auf eine Entwicklung, die eine Konferenz in Schweden ermöglichen würde. Ich traf Premierminister Hansson und orientierte ihn über das, was geschehen war. Ich betonte ihm gegenüber, wie bedeutungsvoll es sei, dass die schwedische Regierung sich entgegenkommend zeige, falls die englische und deutsche Regierung sich auf eine Konferenz einigen und in diesem Fall den Wunsch äußern würden, Schweden möge als Gastgeber auftreten. Gerade dies sei erforderlich, hingegen solle Schweden in keiner Weise in die Erörterung der auf der Konferenz zu behandelnden Fragen hineingezogen werden. Nun kam es zu einem mehr unerklärlichen und, wie sich zeigen sollte, verhängnisvollen Zwischenstadium, nämlich zu einem völligen Stocken der Verhandlungen. Das Einzige, was ich von Spencer, der nach Aix-les-Bains gereist war, erfuhr, war, dass mit einer englischen Antwort nicht vor Ablauf einiger Zeit gerechnet werden könne. Im Augenblick sei nämlich ein großer Teil der maßgebenden Personen, wie gewöhnlich um diese Zeit, auf Urlaub gefahren. Ich wurde immer unruhiger, konnte aber natürlich nichts tun. Der britische Historiker Ball, fertig zum Untergang, Seite 34, will die Verantwortung für das Stocken uns in die Schuhe schieben. Sozialistischen Führer vergaßen den Plan über dem Sturm der Ereignisse, der gegen Ende August hereinbrach, Dalerus, S. 48, aber die Nationalsternkraft Scharnhöhe traf zum Besuch des Reichsaußenministers V. Ribbentrop in Salzburg ein und hatte mit diesem auf Schloss Fuschel 2 Unterredungen. Er berichtet darüber in einer Aufzeichnung vom 12.08.1939. DB Nummer 45, 225, 12 August 1939. Daneben schreibt er in seinem Tagebuch, Ribbentrop weicht jedes Mal aus, wenn ich Einzelheiten über die nächste deutsche Unternehmung erfahren möchte. Er hat ein schlechtes Gewissen. Zu oft log er über die deutschen Absichten gegenüber Polen, um sich nicht unbehaglich zu fühlen bei dem Gedanken an den Unterschied zwischen dem, was er mir sagen muss, und dem, was er wirklich zu tun beabsichtigt. Der Wille zum Krieg ist unerschütterlich. Er weist jede Lösung zurück, die Deutschland Genugtuung geben und den Krieg vermeiden würde. Ich bin überzeugt, dass die Deutschen auch dann, wenn sie mehr bekämen, als sie verlangen, angreifen würden, weil sie vom Dämon der Zerstörung besessen sind. Unsere UN-Terredung hat manchmal sehr gespannte Augenblicke. Ich sage schroff heraus, was ich denke. Aber das erschüttert ihn nicht im geringsten. Ich gebe mir darüber Rechenschaft, wie gering wir von den Deutschen eingeschätzt werden. Ferner behauptet Graf Czarnö, dass er V. Ribbentrop noch gefragt habe, nun also Ribbentrop, was wollt ihr, den Korridor oder Danzig, V. Ribbentrop habe ihn mit seinen eiskalten Augen angeglitzert und geantwortet, jetzt nicht mehr, wir wollen den Krieg. Bei diesen ganzen Ausführungen Czarnöls handelt es sich nicht um Tagebucheintragungen, die am 11.08.1939 erfolgten, sondern um Teile einer umfangreicheren Vorbemerkung, die erst am 23.12.1943, vor der Erschießung Czarnöls, dem Tagebuch zugefügt wurde, wobei noch nicht einmal feststeht von wem. Ribbentrop hat diese Behauptungen sowohl in Nürnberg als auch in seinen Erinnerungen eindeutig bestritten und klargemacht, dass dem ganzen Tagebuch Czarnöls nur ein bedingter Quellenwert beizumessen sei. IMTXS 409 FF und J. von Ribbentrop S. 288 FF, Samstag, den 12. August 1939. Lord Halifax lässt die polnische Regierung dringend auffordern, die englische Regierung möglichst eingehend auf dem Laufenden zu halten. Freund 3S15, Stern. Lord Halifax teilt Botschafter KNARD in Warschau mit, dass der Hochkommissar Mitglieder des Foreigistern Office und des KIDOS morgen in der Schweiz sprechen wolle, um ihnen das Ergebnis seiner Unterhaltung mit Hitler vor seiner Rückkehr nach Danzig mitzuteilen. Dieses Treffen LN der Schweiz solle nur dem von Informationen dienen. KNARD solle die polnische Regierung in Empfang formieren, um jede Möglichkeit eines Missverständnisses zu vermeiden. DBFP 6 Nummer 640, Stern 226-13 August 1939. In Moskau fand die Eröffnungssitzung für die englisch-französischen Militärbesprechungen mit russischen Militärs statt. Adab 7S30, Stern vor. Geheimrat Schnurre teilte in einem Telegramm V. 12.8. nach Berchtesgaden, am 14. August an Botschafter V. die Schulenburg nach Moskau, mit, dass der russische Geschäftsträger Astachow ihm eröffnet habe, dass er von Molotow instruiert sei, die russische Bereitschaft zu Verhandlungen über wirtschaftliche, kulturelle und politische Fragen zu erklären. Seine Regierung schlage Moskau als Verhandlungsort, Adab 7S48, Stern. Adolf Hitler empfing den Grafen Czarnö in Berchtesgaden zu einer längeren Aussprache. Während der Aussprache traf das obige Telegramm über die russische Verhandlungsbereitschaft ein, so dass es Hitler dem Grafen Czarnöhö sofort zeigen konnte. Die meisten Historiker behaupteten bisher, dass dieser Vorgang eigens für Czarnöhö inszeniert worden sei, um Italien gefügiger zu machen. Das traf also keinesfalls zu. Stern, DB Nummer 46, wiederholte Canaris gegenüber Roata seine war schon am 12. August Nungen, worüber dieser sofort Mussolini berichtete. Canaris erklärte rundheraus, dass Entscheidung über Krieg oder Frieden von Italien abhänge. Auf die Frage des Militärattaches, wie er das verstehe, antwortete Canaris, Ribbentrop wird fragen, ob Italien bereit sei zum Eintritt in den Krieg. Czarnöhö wird antworten, nein. Roato, und warum? Wer sagt Ihnen das? Canaris, das ist so meine Idee. Auch wir sind nicht für einen allgemeinen Krieg gerüstet. Siebert, S2521 Sonntag, den 13. August 1939 in einem Telegramm an die deutsche Botschaft in Warschau wird die Einrichtung einer intensiveren Nachrichtenbeschaffung aus Polen angeordnet, um einen besseren Überblick über die polnischen Presseäußerungen zu bekommen. Adab 7S42, Stern Völkerbundskommissar Burkhardt schrieb in einem Brief an Herrn Wolters, Sekretär des Völkerbunds, 227-13 August 1939, aber Samstag den 5.8. haben die Polen ihr Ultimatum gestellt. Sie hatten die Absicht, einen gefährlichen Erfolg zu erringen, und sie haben nicht aufgehört, diesen Erfolg zu betonen, Burkhardt, S347, Stern der amerikanische Botschafter Bidal berichtet nach Washington, dass ihm Außenminister Beck einen Bericht des polnischen Botschafters in London vorgelegt habe, dass die britische Regierung alle bisherigen Schritte Polens gebilligt habe. Foreign Eastern Relations of the United States, 1939 IS 214, Sternbotschafter Ken ARD schreibt in einem Bericht an Lord Halifax, der polnische Kabinettschef hätte angedeutet, dass sich Herr Beck Sorgen mache über das Ausmaß, mit dem Herr Burkhardt Aussagen von Herrn Förster annehme und sie ohne genaue Überprüfung weitergebe. Er hätte daher als äußerst wünschenswert angeraten, dass der polnische Kommissar in Danzig mit dem Hochkommissar Verbindung halte und ihm nach dessen Rückkehr besondere Aufmerksamkeit schenke. DBFP 6 Nummer 648, Stern in Moskau fand die zweite Sitzung der Militärkommissionen statt. General Domenech setzte die französischen Pläne auseinander und gab ein ziemlich optimistisches Bild der französischen Stärke. Marschall Voroschilow war sehr neugierig und stellte zahlreiche Fragen, die man ihm in der nächsten Sitzung zu beantworten versprach. Stern Adolf Hitler empfing nochmals den Grafen Czarnöhö zur Fortsetzung der Gespräche. SDB Nummer 46a, Stern das Protokoll über die Salzburger Gespräche enthielt viele Abweichungen gegenüber dem deutschen Protokoll. Dazu schreibt Siebert, diese Abschwächungen, Auslassungen und Hinzufügen gehen können nicht wie die allgemein kürzere Fassung des Protokolls und die Verschiebung in der Reihenfolge der Gesprächsthemen allein mit der Tatsache erklärt werden, dass Czarnöhö seine Aufzeichnungen hinterher aus dem Gedächtnis anfertigte. Vielmehr muss er damit, wie man auch gelegentlich bei anderen Protokollen des italienischen Außenministers feststellen kann, auf eine 228-14 August 1939 bestimmte Wirkung bei seinem Schwiegervater abgezielt haben, nicht nur wollte er seine eigene Gesprächsführung in ein gutes Licht rücken, sondern auch das Misstrauen des Duce gegen Hitler und Ribbentrop nähren und deren Illoyalität und Verbohrtheit in ihren Ideen herausstallteilen, das gilt besonders auch für seine Aufzeichnungen über das vorbereitende Gespräch mit Ribbentrop und allgemein den Stand der Dinge so zeichnen, dass der Duce auf keinen Fall ermutigt wurde, die Kriegspolitik des deutschen Bundesgenossen blindlings mitzumachen. Daher verschwieg er auch das Telegramm aus Moskau, denn Mussolini hätte daraufhin sicher alle Bedenken fallen gelassen, wie später seine erste Reaktion auf den Moskauer Pakt beweist, Siebert, S246, Stern.